es wieder geschafft, meine Ziele ein wenig näher. Es war wohl noch nicht genug, wollt ihr denn etwa noch mehr? Alles, was ich höre, ist kaum zu beschreiben, euer dummes Quatschen kotzt mich an. Versucht uns mit allen Mitteln niederzuknüppeln, doch du warst schon von Anfang an. Denn angehört werden wir nicht. Egal aus welcher Situation heraus, spuckt man in unser Gesicht. Wenn es Ärger gibt, kommen wir ans Gewahrsam, trifft uns auch keine Schuld. Alles nur ein Produkt eurer kranken Gesellschaft. Du seid dankbar für unsere Geduld. Um dein ganzes Leben zum Herzen bis zum letzten Tod.